Und in dieser Atmosphäre der Entspannung hat die gewählte Volksvertretung der Deutschen Demokratischen Republik, die Deutsche Volkskammer, auf ihrer 9. Sitzung am 26. September ein Gesetz beschlossen, das unserer Verfassung die bisher fehlenden Bestimmungen über den militärischen Schutz anfügt. Na bitte, mag der eine oder andere Bundesbürger sagen, ihr macht genau dasselbe wie wir. Wir haben ein Wehrgesetz und ihr habt auch eins. Was schimpft ihr also? So wenig wie gleich ein Militarist sein muss, wer ein Gewehr in die Hand nimmt, so wenig stellt die Existenz schlagkräftiger Armeen schon einen Ausdruck der Politik der Stärke dar. Wenn zwei das Gleiche tun, ist es noch längst nicht das Gleiche. Das ist ein alter Spruch, aber wie wir gleich sehen werden, modern und heute durchaus anwendbar. Politik der Stärke bedeutet fieberhafte Aufrüstung und Aufstellung von Armeen mit dem Ziel, seine Absichten nicht durch Verhandlung, sondern durch die Drohung mit Gewalt, das heißt durch Erpressung, zu verwirklichen. Das ist Politik der Stärke. Das ist die Aufgabe der amerikanischen Armee, der fast 1000 amerikanischen Stützpunkte rings um die Länder des Sozialismus. Das ist das Wesen der NATO und der Bonner Politik einschließlich der westdeutschen Armee. Es gibt nicht eine einzige Drohung des Ostens gegen den Westen. Kein Sowjetbürger hat je nach den Alpen verlangt, kein Chinese nach San Francisco und kein Bürger der DDR nach dem Siebengebirge. Wohl aber wollte Herr Hallstein zum Ural, Herr Rockefeller zu den rumänischen Ölfeldern, Herr Harriman zum Kaukasus und einige wild gewordene amerikanische Generale nach Moskau und möglichst noch weiter. Das ist nicht aus der Welt zu schaffen. Es gibt keinen Drang nach dem Westen, sondern nur einen Drang nach dem Osten. Das ist schon historisch. Dieser sogenannte Osten beginnt nun nach der westlichen Sprachregelung dort, wo das Einflussgebiet von Leuten wie Rockefeller, Krupp, Vickers Armstrong und Schneider-Creusot aufhört. Nun ist es eine Eigenart dieses Ostens, dass die Völker, die sich der Rockefeller, Krupps und Konsorten entledigt haben, durch eine große Idee verbunden sind, durch den Sozialismus. Ihnen gelten schlechte Ratgeber wie David, Bernstein, Tarnow, Schumacher, Ollenhauer in Deutschland, Léon Blum in Frankreich oder Attlee in England nichts. Sie halten es lieber mit Karl Liebknecht, der 1918 ausrief, gebt eure Waffen nicht aus der Hand. Oder mit Lenin, der gelehrt hat, eine unterdrückte Klasse, die nicht danach strebt, die Waffenkenntnis zu gewinnen, in Waffen geübt zu werden, Waffen zu besitzen. Eine solche unterdrückte Klasse ist nur wert, unterdrückt, missbraucht und als Sklave behandelt zu werden. Nun haben sich die Arbeiterklasse und die ihnen verbündeten Bauern und Geistesschaffenden in diesen Ländern zwischen Elbe und stillem Ozean von der Unterdrückung befreit. Sie haben die Macht. Gilt nun diese Lehre Lenins weniger oder gar nichts mehr? Hat sie nicht im Gegenteil mehr Gültigkeit denn je? Wie können Arbeiter und Bauern ihre gerechte Macht behaupten gegen übelwollende, waffenstarrende, angriffslüsternde Klassenfeinde ohne Waffen? Wie können sie ihren Staat, ihre Wirtschaft, ihr kulturelles Aufblühen entwickeln und vorantreiben ohne bewaffneten Schutz? Der Arbeiter, der Bauer, hat keinen ärgeren und unversöhnlicheren Feind als den Militaristen. Das lehrt uns Deutsche, der Kampf Bebels, Liebknechts, Thälmanns und Wilhelm Pieks. Wie sollten Arbeiterstaaten die Hände in den Schoß legen und vertrauensvoll zusehen, wie an ihren Grenzen der Militarismus aufmarschiert? Wer rettet uns den Frieden, wenn nicht wir selbst?